Hallo an alle Zuschauer und willkommen zu dieser neuen Sendung. Heute möchte ich mit euch über ein ganz wichtiges Thema sprechen. Und ihr könnt es euch wahrscheinlich schon denken, es geht um Greta Thunberg und darum, dass Kritik an Greta Thunberg praktisch verboten ist, beziehungsweise wirkt es so. Dieses Thema haben sich sehr viele von euch gewünscht, denn was gerade wirklich passiert, ist wirklich kaum zu glauben. Jeder, der irgendetwas gegen Greta Thunberg sagt, irgendeine sachliche oder fundierte Kritik bringt, der wird irgendwie zum Schweigen gebracht, attackiert und eben sofort diffamiert. Es scheint eine regelrechte Maschinerie zu geben, die das Ganze vorantreibt. Und was das genau ist, darum geht es in diesem Video. Jetzt hat es also auch Dieter Nuhr, den bekannten Humoristen, erwischt. Denn was hat er sich denn gewagt? Er hat sich wirklich getraut, Greta Thunberg öffentlich in einem seiner Auftritte zu kritisieren. Wie kann er nur? Also wirklich, ein Comedian macht Witze. Das geht ja mal überhaupt nicht klar. So haben das zumindest ein Großteil der Nutzer zum Beispiel auf Twitter empfunden. Denn Dieter Nuhr hat eine riesige Welle der Empörung geerntet. Und auch sehr viele Medienvertreter haben sich auf ihn eingeschossen. Und man muss sich das mal so vorstellen. Die Grenzen der Satire, die werden ja immer wieder betont, sind unendlich. Also Satire hätte keine Grenzen, alles ist erlaubt. Und solche Programme, wo zum Beispiel ein Napalm auf Sachsen gefeuert wird, das findet man okay, beziehungsweise das lässt man als Kunstfreiheit durchgehen. Und generell wird eben das immer so dargelegt, dass eben alles, was mit Satire zu tun hat, okay ist. Aber wenn dann ein Dieter Nuhr etwas macht, was eben gerade eben nicht Mainstream ist, beziehungsweise unüblich, nämlich Greta Thunberg zu kritisieren, dann wird sich sofort auf ihn eingeschossen. Da hieß es dann von der einen Seite, er wäre jetzt einfach rechts oder er würde am rechten Rand fischen. Andere wiederum meinten wieder klischeehaft, er sei ein alter, weißer, verbitterter Mann. Und das Problem bei der Sache ist eben, diese Leute kennen Dieter Nuhrs Humor wahrscheinlich nicht, weil die wissen nicht, dass er sich schon über Rechtsextremismus lustig gemacht hat, auch über Islamismus. Und es ist eben sehr entlarvend, wenn ausgerechnet jetzt, wenn es mal eben gegen den linken Mainstream in diesem Land geht, dass sich dann wieder alle auf ihn einschießen. Und wir haben das ja immer wieder, zum Beispiel auch als Mario Barth sich eben über Greta lustig gemacht hat. Oder generell, wenn irgendjemand mal diese Bewegung auf die Schippe nimmt, dann versteht plötzlich keiner mehr Spaß. Dann ist es so, dass bitterer Ernst ist. Dann ist es so, dass manche Menschen einfach nicht akzeptieren können, wenn irgendetwas gegen ihr Idol gesagt wird, beziehungsweise gegen diese Bewegung. Wie ihr wisst, wurde mein YouTube-Kanal hier ja auch gelöscht bzw. rechtswidrig entfernt und war kurzfristig nicht mehr abrufbar, weil ich eben zuvor ein Greta-Video hochgeladen hatte. Also das Video, wo ich eben Greta Thunberg entlarvt habe und eben Kritik an ihr geübt hatte. Kurz danach war dieser Kanal hier nicht mehr abrufbar und ich sage mal, das war schon wirklich sehr verdächtig. Es scheint irgendwelche Kräfte zu geben, die wirklich meinen, man dürfe Greta Thunberg nicht kritisieren und die zum Beispiel ein Kritikvideo an Greta dann massenhaft melden bzw. eben dafür sorgen wollen, dass es von einer Plattform verschwindet oder beziehungsweise dass eben auch Kritiker verschwinden, die diese ganze Sache mit Greta Thunberg eben betrachten und eben immer wieder in öffentlichen Diskurs einführen, dass man das Ganze doch kritisch sehen könnte. Und jetzt kommen wir zum eigentlichen, sehr wichtigen Teil dieses Videos. Was steckt denn da dahinter? Beziehungsweise, warum ist das eigentlich so? Warum sollte man das nicht kritisieren dürfen, wenn man doch in einer Demokratie lebt? Wenn man eben wirklich hier Zustände hat in diesem Land mittlerweile, wo sich manche Leute nicht mehr trauen, ihre Meinung zu sagen. Woran liegt denn das Ganze? Und wenn man da mal sich überlegt, kommt man sehr schnell zu dem Schluss, es sind eben Interessen, die vertreten werden. Und es geht hier gar nicht um den Menschen Greta Thunberg, beziehungsweise es geht gar nicht darum, es Hass über irgendeine Person eben auszukübeln. Hier ging es nie um Hass. Es geht eben darum, wofür steht eben dieses ganze Establishment hinter Greta? Was möchte man damit eben durchboxen? Und die Antwort ist ziemlich einfach. Man hat es geschafft, sehr viele Maßnahmen wie die Beschneidung der Bürgerrechte und die Beschneidung von Freiheit, also wesentlich mehr Verbote oder zum Beispiel einfach mehr Geld einzukassieren, Stichwort CO2-Steuern oder eben auch Kfz-Steuererhöhung oder was da jetzt alles debattiert wird, diese Sachen möchte man unbedingt durchboxen. Und die hätte man nie durchboxen können, wenn man sie offen kommunizieren würde. Heißt also im Endeffekt, man hat eben diese ganze Greta-Maschinerie vorgeschoben, um eben diese Ziele zu erreichen. Das ist meine Meinung und dazu stehe ich. Und ich sage auch ganz bewusst, ich habe keine Angst, dass diesem Video wieder irgendwas passieren wird. Ich habe keine Angst, dass es entfernt wird, weil ich weiß, man kann die Wahrheit nicht löschen. Es ist in der Tat so, dass ich gerade merke, dass immer mehr Menschen beginnen, diesen ganzen Hype um Greta Thunberg kritisch zu sehen. Tatsächlich ist es auch so, dass es ganz viele Menschen gibt, die eben diese Ziele der Bewegung am Anfang gar nicht schlecht fanden, aber denen das wirklich Angst macht, was da passiert. Nämlich dieses Totalitäre, dass man eben nichts mehr dagegen sagen darf. Und ganz ehrlich, es ist immer sehr schlecht gewesen geschichtlich, wenn man gegen eine Sache nichts mehr sagen durfte. Und das Ganze wirkt ja auch gut, wenn man das mal so hinterfragt. Schaut euch das doch mal an, dass jetzt zum Beispiel in Berlin sich langsam eine Demonstration eben formiert, die bald regelmäßig stattfinden könnte, unter dem Titel Tuesday for Taxes. Heißt also im Endeffekt eine Demo, die sich konkret für mehr Steuern einsetzt, natürlich für das Klima. Also diese ganze Maschinerie eben der Kontrolle und der Indoktrination, dass man es eben schafft, die Menschen für die Interessen der Elite zu begeistern, die so nie durchsetzbar wären. Ja, das ist hier wirklich auffällig und das kann einem wirklich Sorgen bereiten. Denn wenn man sich im Endeffekt mal anschaut, was da passiert, es sind wirklich unpopuläre Dinge. Gerade Steuererhöhung, gerade eben in einem Land, wo man schon mit die höchste Abgabelast hat, den Bürgern noch mehr abzuknöpfen. Das ist ein richtiges Trickspiel, eine richtige Höchstleistung, sowas zu schaffen. Man muss diesen perfiden Genies dahinter ja schon fast Respekt zollen, wie sie es eben geschafft haben, mit diesem ganzen Greta-Hype solch unpopuläre Forderungen, wie zum Beispiel jetzt eine Steuer, salopp gesagt, auf Luft, durchzusetzen, beziehungsweise, wenn die schon nicht direkt kommt, dann eben über Umwege, über Verteuerung von Benzin und Diesel, über Verteuerung von Fleisch und so weiter und so fort. Wir alle wissen genau, was uns da erwartet. Und diese Taktik, die da eben immer wieder gefahren wird, ist eigentlich immer die gleiche. Deswegen ist es jetzt wichtig, diese Maschinerie zu entlarven. Egal, wer sich eben gegen diese Klimahysterie und gegen Greta Thunberg und diese Bewegung stellt, der wird sofort gebrandmarkt. Meistens wird von rechtem Hass gesprochen oder von verbitterten Männern oder von ignoranten Menschen. Und wisst ihr, was das ist? Das sind Diffamierungstaktiken. Man setzt sich nicht mit der Kritik auseinander. Und da mal ein Beispiel. Man könnte gegen Greta Thunberg sagen, was man wollte. Man würde eben nie inhaltlich ein Argument dagegen bekommen, sondern nur ad hominem. Also, du böser alter Mann, du Rechter, du Nazi, immer sowas. Es wird nie irgendwas kommen, was eben die Argumente entkräftet. Wenn man zum Beispiel sagen würde, mit einer Steuer kann man das Klima doch nicht retten. Wenn man das einfach sagen würde, dann würde kommen, ja, du willst dich nur nicht verändern, du bist ignorant und so weiter. Und es wird immer so weitergehen, es wird nie aufhören. Und wenn man das so mal bedenkt, dann kommt man zum Schluss, dass das Einzige, was eben noch hilft, ist, sich jetzt hinzustellen und gerade jetzt erst recht offensiv Kritik zu üben. Also trotz dieser ganzen Sache. Auch wenn da eben gesagt wird, das ist alles rechts. Das haben sie bei der Gründung von Fridays for Hubraum ja auch gleich gesagt bei der Gegenbewegung. Die sind komplett rechts. Bei Dieter Nuhr, der wäre ein böser alter weißer Mann. Ihr merkt es doch. Man kann es nicht abhalten, dass sie eben auf diese Maschinerie zurückgreifen. Also ist eben die beste Waffe ignorieren. Steht weiter euren Mann, sagt eure Meinung und werdet immer lauter, weil ihr wisst, dass ihr eben nicht in der Minderheit seid. Weil ihr eben wisst, dass die Gegner dieser ganzen Hysterie die schweigende Mehrheit sind. Und dass es bald schon eine Wende in diesem Sinne geben wird, dass sich eben der Mainstream diese Politik nicht länger leisten werden können wird. Das ist einfach so. Es wird nicht funktionieren. Es wird nicht möglich sein, dass man eine Politik betreibt gegen die Mehrheit der Bürger, die eben nur auf Steuererhöhung, auf der Beschränkung von Freiheit funktioniert. Und ich sage das auch ganz offen, ich bin wirklich stolz, als junger Mensch kein Fan von Greta Thunberg zu sein. Denn wenn sich da jemand hinstellt und mit einer verzerrten Miene eine Rede hält, how dare you, und dabei guckt, wie jemand, der eben eine Cola mit Eis bestellt hat und die Cola kam ohne Eis an, das ist infantiles Verhalten. Sowas brauche ich in der Politik nicht. Ich möchte rationale Lösungen, ich möchte pragmatische Lösungen und vor allem möchte ich keinen Kulturkampf gegen das Auto oder einen Vernichtungskrieg gegen die deutsche Industrie, nur weil eben grüne Ideologen meinen, dass das jetzt nötig wäre. Und wenn ihr das auch so seht, dann könnt ihr dieses Video jetzt teilen. Ich freue mich über jeden, der das macht und mal wieder ein Zeichen setzt. Außerdem ein herzliches Dankeschön an alle Menschen, die meine journalistische Arbeit auf diesem Kanal hier freiwillig finanziell unterstützen, egal ob per Bankverbindung oder per PayPal. Nur ihr macht es möglich, dass ich überhaupt die Zeit und Kraft habe, so viel Energie hier in dieses Projekt und diese journalistische Arbeit zu stecken. Danke an euch alle. Ihr könnt jetzt noch diesen Kanal abonnieren, dann verpasst ihr keine weiteren Videos mehr. Ich freue mich auf euch. Ciao.